1. Wareham Geriton die Volker in Orfru und Wareham Plainen die Nationen Vorhaben, die Letztlich Volig Workungslos Blaben Ware den? 2. Die Herrscher der Welt schließen sich zusammen und die Machtigen beraten gemeinsam, y sie sich gegen Jahwe und seinen Gesalbten König auflehnen können. 3. Sie fordern einander dazu auf, die bestehenden Bindungen gewaltsam zu lösen und sich von der Herrschaft Gott so seines Gesalbten vollständig zu befreien. 4. Gott, der im Himmel auf seinem Thron sitzt, betrachtet dies menschlichen Bemühungen mit Spott und reagiert auf ihren Widerstand mit Gelassenheit. 5. Schließlich spricht in seinem gerechten Zorn zu ihnen, wodurch die aufständischen Volker in tiefen Schrecken und Gross Bestürzung versetzt. 6. Er verkündet Debi or Strucklich, das seinen eigenen König bereits auf dem Berg Zion, seinem heiligen Ort, in sein Amt eingesetzt hat. 7. Der Gesalbte erklärt nun den gottlichen Beschluss, wonach Jahwe zu ihm sagt, dass sein Sohn sei und Hut offiziell als Solcher eingesetzt wird. 8. Gott fordert ihn auf, wunsch zu orsen, damit ihm die Nationen als Rechtmassages erbe und die Gesamte Erde als dauerhaften Besitz übergeben kann. 9. Mit uneingeschränkter Autorität wird über sie herrschen und jeden Widerstand so muhelos zu brechen, als word man ein Gefass aus tons a trummen. 10. Angesichts dieser Tatsachen sollten die Könige der Welt nun vernünftig handeln und die Warnung akzeptieren, die an Alrichter der Erde gerichtet ist. 11. Es ist notwendig, Jahwe mit dem gebührenden Respekt zu dienen und die Freude über seine Herrschaft mit einer tiefen Ehrfurcht zu verbinden. 12. Erweist dem Sohn die Ehre, damit sein Zorn nicht plötzlich entbrennt und erscheitert, glücklich sind jedoch all, die bei im Schutz und Sicherheit suchen.